Tja, Freunde, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Vor uns liegt eine relativ kurze Talkradio-Woche, nämlich nur Montag, Dienstag und Mittwoch. Und wir beginnen heute mit euren Themen, mit all euren Themen einer offenen Talkradio-Sendung. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? 0180 5678 111, das ist unsere Telefonnummer. Und die Faxnummer 0180 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Andreas und er ist 17 Jahre alt. Hi. Ja, hi. Andreas, dein Thema. Ja, mein Thema, ich werde von meinem Vater geschlagen. Mit 17 Jahren? Ja, mit 17 Jahren noch. Das fängt schon mit 10, 11 Jahren an. In welchen Situationen wirst du geschlagen? Ja, überall auf meinem ganzen Körper, der trittet mich in den Mund. Der tritt jetzt mich in den Bauch, also ich halte auch nicht mehr aus. Ich meinte jetzt eigentlich, wie kommt es dazu? Wann schlägt er dich? Jeden zweiten Tag, ohne Grund. Einfach so? Einfach so, ja. Ist er besoffen, wenn er dich schlägt? Ja, eher selten. Der trinkt auch, aber der schlägt mich einfach so, ohne Grund. Jeden zweiten Tag, seit so vielen Jahren? Ja. Dann muss dein Körper ziemlich lädiert aussehen. Ich habe auch schon ein paar blaue Flecken, also... Ja. Hat er dich auch schon mal richtig schwer verletzt? Ja, und zwar lag ich jetzt 2 Wochen im Krankenhaus. Was war da genau passiert? Ja, der hat mich überall getreten, die Treppe runtergeschmissen und dann bin ich im Krankenhaus wieder aufgewacht. Und er macht das einfach so aus purer Wut auf irgendwas oder irgendwen und du, an dir lässt es dann halt aus? Ja, der... Ihm macht es irgendwie Spaß, jemanden zu verkloppen. Lebst du nur mit deinem Vater alleine zusammen? Ja. Und wo ist die Mutter? Meine Eltern sind geschieden. Mein Vater hat das Sorgerecht, hat das irgendwie gemacht und ich kann nicht mehr zu meiner Mutter hin. Was machst du? Bist du noch Schüler oder Lehrling? Ich bin jetzt noch Schüler. Du bist noch Schüler. Wenn er dich schlägt... Ja. Lässt du das alles über dich ergehen oder wie verhältst du dich dann in der Situation? Also, ich lasse es mir erstmal alles gefallen. Ich habe ihn mal zurückgeschlagen, aber dann hat er also mit voller Wucht auf mich geschlagen. Also du meinst auch, du hast gar keine große Chance, dich dazu wehren? Nein. Dann musst du doch eine ungeheure Angst oder sogar ungeheuren Hass auf deinen Vater haben, ne? Ja, das stimmt schon. Also ich habe auch ganz viel Angst. Also, ich kann auch nichts mehr dazu sagen. Ich dachte schon an Abhauen von zu Hause, aber das hilft dann auch nichts. Warum nicht? Warum nicht? Ja, dann sucht er mich und dann findet er mich und dann könnte er mich vielleicht, sag ich mal, umbringen. Also. Gibt es noch andere Geschwister? Ja, noch ein Bruder. Und der lebt wo? Der lebt noch bei uns. Der lebt auch noch bei euch? Ja, der ist 18. Und wie geht er mit dem um, dein Vater? Ja, im Moment hat er noch kein Geld für eine eigene Wohnung. Kann er ihn nirgendwo abbauen, also der schlägt ihn auch immer. Der schlägt ihn auch immer. Ja. Dann hast du doch eigentlich immer Angst, du lebst doch in permanenter Angst, in ständiger Angst. Ja. Ne? Wenn der Vater kommt, dass es wieder losgehen könnte. Ja, genau, mein Vater arbeitet jetzt, Nachtschicht, da habe ich wenigstens die ganze Nacht Ruhe von ihm, da habe ich gerade Angst. Und sonst tagsüber gehe ich entweder raus den ganzen Tag oder was weiß ich was. Wie soll das weitergehen? Was denkst du dir? Weiß nicht. Mein bester Freund hat mir geraten, dass ich in so ein Jugendhaus gehen sollte. Aber ich habe Angst, dass er mich dann auch wieder da findet. Andreas, das ist ein verdammt guter Tipp von deinem Freund. Ich glaube auch, dass du da raus musst. Und zwar schleunigst. Und es gibt genügend Möglichkeiten heutzutage, dass Jugendliche in deinem Alter, fast junge Erwachsene in deinem Alter, die aus solchen familiären Verhältnissen kommen, dass denen geholfen wird. Über das Jugendamt. Ich würde mich an deiner Stelle auf jeden Fall mit dem Jugendamt in Verbindung setzen. Ja. Die kennen auch solche Fälle. Und wenn du denen deine Angst mitteilst, dass dein Vater dich vielleicht da rausholen könnte und ne, du hast ja eine ganze Menge Sorgen. Da werden die dir richtige und sicher für dich auch befriedigende Antworten geben können, weil die kennen diese Vorgehensweise auch von den Eltern oder von den aggressiven Vätern. So schnell raus wie irgend möglich, damit du ein angstfreies Leben hast, damit du dich mal auch richtig entwickeln kannst und richtig schön leben kannst. Davon kann man ja jetzt wahrscheinlich nicht reden, ne? Also hilft denn das Jugendamt denn jetzt noch? Ich bin ja 17, ich werde ja bald 18, also das, ich weiß nicht, ob die noch helfen, dieses halbes Jahr oder was weiß ich, wie das lange noch dauert. Ich finde, auf jeden Fall solltest du mit denen sprechen. Und ich werde jetzt mal vorschlagen, dass du im Anschluss jetzt an unser Gespräch mit meiner Psychologin, das ist die Elke, mit der gleich redest. Mhm. Und die kann dir genau ein paar konkrete Tipps geben, an wen du dich im Jugendamt, an welches Jugendamt du dich wenden musst und wie das alles geht. Ja. Sollen wir das so machen? Mhm. Dann legen wir jetzt auf und du wirst gleich von der Elke wieder angerufen. Ja, das mache ich. Toi, toi, toi und raus da. Okay. Alles Gute. Danke. Und ich wollte ja auch noch sagen, deine Sendung ist einfach super. Ich gucke mir die schon seit längerem an, jeden Tag. Einfach super. Danke, Andreas. Alles Gute. Also, tschüss, mach's tschüss. Gut. Tschüss. Martin, 46. Martin. Ja, guten Tag, Domian. Du bist dran. Hi. Ist immer toll, dass ich mit dir sprechen kann. Es geht mir um Folgendes. Und zwar, wie du ganz richtig eben sagst, ich bin 46 und ich habe also bis heute noch keine Beziehung gehabt. Ich bin nicht verheiratet gewesen, demzufolge auch noch nicht geschieden und habe aber auch bis heute keine Freundin. Ich habe schon 7 Therapien gemacht, die 8. mache ich jetzt momentan noch. 7 Therapien? Bitte? 7 Therapien hast du hinter dir. Mhm. Ja, und die 8. mache ich jetzt bei der Evangelischen Beratungsstelle für Lebensfragen hier in Köln. Mhm. Geholfen, obwohl der Mann sehr nett ist und der Psychologe und sich redlich Mühe gibt, geholfen hat mir nichts. Es gibt 2 Theorien. Mhm. Sag mir vorab nochmal, damit ich es ganz klar und richtig verstehe. 46 Jahre alt, noch nie eine Beziehung zu einer Frau gehabt. Ja, noch nie das Einzige, was ich also habe und gemacht habe und auch in der Vergangenheit des Öfteren gemacht habe, ich war im Bordell gewesen. Mhm. Also das habe ich dann im halben Jahr nun auch wieder nicht getan, weil ich einfach dann auch schon, ich sage jetzt mal, Erektionsschwierigkeiten bekommen habe dort und da habe ich mir gedacht, weshalb sollst du da hingehen, das nützt dann nichts, dann gibst du nur dein Geld aus. Also es gibt eine gewisse sexuelle Erfahrung, die hast du, es kommt nie zu einer Freundin aus dem Alltag heraus. Mhm. Ich war auch im Single-Verein gewesen, ich darf dir nur mal ein ganz kurzes Beispiel sagen, ganz kurz, das ist schlaglichtartig beleuchtet das. Mhm. Ich war also im Single-Verein, war es mindestens ein Jahr lang. Ja. Und ich habe da natürlich die eine oder andere Frau getroffen, die mir gefallen hat. Ich habe sie aber nicht gleich angesprochen, sondern ich habe mich dann erstmal so unterhalten über alles Mögliche, worüber man sich eben unterhält. Und nach einem halben Jahr habe ich dann die eine oder andere angesprochen und dann war da eine Architektin, der gefiel ich offenbar sehr gut und sie gefiel mir auch, war auch so in meinem Alter, war geschieden, hat damals, glaube ich, einen 10-jährigen Sohn gehabt, aber das machte mir nichts aus oder würde mir nichts ausmachen. Mhm. Und dann hat die zuerst gesagt, ja, wir sollten uns mal näher kennenlernen. Mhm. Das ging also sogar von der Frau aus. Und dann dachte ich, ja, prima, steige ich gleich drauf ein, machen wir. Wann sollen wir uns dann mal treffen, nur wir beide? Und da sagte die, ja, weißt du, ruf mich aber noch mal lieber an. Und das habe ich noch getan. Nach circa 2 Wochen rufe ich die Frau an. Ja, weißt du, ich bin momentan arbeitsmäßig sehr im Stress und das klappt jetzt leider nicht. Also sprich mich nochmal an, wenn wir uns das nächste Mal treffen, also mit dem ganzen Kreis. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann sagte sie mir wieder, ja, weißt du, momentan hat mein Sohn ein Schulproblem. Also Ausreden, sie wollte nicht im Klartext. Es waren Ausreden und sie wollte nicht. Ja. Du hast gerade angedeutet, dass es da verschiedene Theorien gibt, weswegen das alles nicht so klappt bei dir. Ja. Ich meine, so ein Fall ist uns allen schon ganz oft passiert, ne? Einfach Pech gehabt. Aber irgendwas ist ja bei dir ist tiefer verwurzelt, wenn man mit 46 Jahren das immer noch nicht auf die Reihe. Ich bin der Meinung, dass es also 2 Theorien gibt. Die erste Theorie, die lautet schlicht und ergreifend, es muss bei mir eine Persönlichkeitsstörung sein. Mhm. Die andere Theorie lautet, ja, alle Frauen merken, selbst wenn ich betone das jetzt mal, selbst wenn ich keine Komplimente in die eine oder andere Richtung mache, also sprich über Busen etc. etc., ich mag nämlich gern große Busen. Mhm. Ob das mein Fehler ist, ich weiß es nicht. Und jedenfalls aber selbst wenn ich das nicht sage und nicht tue und mich auch noch bemühe meine Blicke in Zaum zu halten, bekomme ich trotzdem den Korb. Und dann sagt man mir, ich spreche ja nun auch oft mit der Telefonseelsorge hier, und dann sagt man mir, ja, alle Frauen merken, dass du letztlich mit ihnen nur sprichst und sie überhaupt angesprochen hast. weil du letztlich mit ihnen ins Bett willst. Was letztendlich auch nicht schlimm wäre, wenn du mit den Frauen ins Bett willst, wenn das eine klare Sache ist. Martin, pass auf, ja. Du hast 7 Therapien hinter dir. Ja. Du gehst jetzt in die 8. Mach ich jetzt noch. Du machst jetzt die 8. Ja. Du rufst oft bei der Telefonseelsorge an. Ja. Es ist vollkommen unmöglich, dass im Rahmen unseres kleinen Gespräches hier du einen Anstoß bekommst. Sage ich dir ganz offen. Ja. Ich habe mir nun eigentlich aber von dir und das Gespräch mit dir ein bisschen mehr erwartet. Sage ich jetzt auch ganz offen. Geht aber nicht, wenn man so sehr schon in sich verstrickt ist, mit Therapien, so fordert das sicherlich eine mehrstündige Auseinandersetzung. Und das ist so kompliziert verwoben bei dir, dass ich jetzt ganz klar und ganz offen so sage, lass es uns abbrechen, das bringt so nichts. Aber was würdest du denn so aus dem Bauch heraus sagen? Aus dem Bauch heraus würde ich einfach sagen, immer wieder und immer wieder ansprechen. Immer wieder ansprechen. Und dann werde ich immer und immer wieder enttäuscht. Und deshalb gab mir jetzt so die letzten Telefonseelsorgeberaterin gaben mir dann schlicht und ergreifend den Rat. Und ich bin jetzt auch ein religiöser Mensch, von daher konnten die das auch sagen und haben mir dann gesagt, also gut, dann musst du akzeptieren, das ist nicht Gottes Wille, du musst dich in diesen Willen, Gottes hinein. Ja, das finde ich, gelinde gesagt, Blödsinn. Ich finde, dass du das weiter versuchen solltest, wenn du es willst und dass es dein Ding ist. Das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist auch nochmal ein Gespräch mit meiner Psychologin. Ansonsten möchte ich jetzt dieses Gespräch beenden. Möchtest du von uns nochmal angerufen werden? Ja. Okay, Martin, so machen wir das und bleib am Ball. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Petra, 28. Ja, hallo, sei gegrüßt. Hi. Was ich mal ganz kurz dem Vorredner sagen möchte, ich meine, vielleicht, wenn er ein Gespräch sucht, ja, und auf Frauen oder Mädels zugeht, dann soll er vielleicht nicht gleich so negativ eingestellt sein. Na gut, wenn man 46 Jahre ist und nur Frust erlebt hat. Logisch, ne? Wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich sehr kompliziert bei ihm und sehr komplex, der Hintergrund. Es ist halt auch immer einfach, gute Ratschläge zu geben, ne? Dein Thema? Tja, mein Thema, das ist die große Enttäuschung. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe jetzt seit 5 Jahren, naja gut, man kann es nicht Lebenspartner nennen, wir sind also zusammen seit 5 Jahren, haben getrennte Wohnungen. Jeder geht eigentlich mehr oder weniger seinen Weg, aber es ist halt trotzdem eine Beziehung da, ne? So, und jetzt war vor circa einem Jahr im Mai, ja, letztes Jahr war das, habe ich durch einen Bekannten, der also auch stark psychisch angeknackst war, und ich habe dem Menschen sehr viel geholfen, ich war immer für ihn da und so und war eigentlich auch die einzigste Person. So, und dieser Mensch, der ist jetzt mittlerweile nicht mehr unter uns, leider, und der hat mir eben eine etwas größere Geldsumme vermacht. Hat aber immer gesagt, er möchte nicht, dass seine Eltern das mitbekommen, weil er durch seine Eltern auch große Enttäuschungen erlebt hatte und so. Es war, kann man sagen, eine anonyme Erbschaft. So, und ich habe jetzt eben diesen Bekannten von mir, mit dem ich jetzt da seit 5 Jahren zusammen bin, von dem Geld erzählt. Und der hat zu mir, wie viel Geld geht's da? Es geht über 100.000. So, und jetzt hat er zu mir gesagt, ich soll ihm das Geld geben. Er legt es für mich gewinnbringend an, weil es würde ja nichts bringen, wenn es bei mir daheim im Nachttisch liegt. Die Versuchung ist zu groß, klar, hat man so einen Haufen Geld daheim, man gibt es schnell aus, es ist schnell weg. Man hat keine Übersicht mehr so. Und ich war dann eben so dumm, so naiv und habe ihm halt das Geld gegeben. Und jetzt habe ich ihn schon mehrmals darauf angesprochen, dass ich das Geld zurückhaben möchte, dass ich das Geld brauche, um mir eben die ein oder andere Anschaffung zu machen. Und du hast es ihm so richtig bar übergeben, 100.000 Mark. Ohne irgendwas. Ja. Ohne eine Quittung. Ohne. Also es war einfach das Vertrauen da und naja gut. Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, er lässt mich jetzt hängen. Wie oft hast du ihn schon angesprochen, dass er dir das Geld zurückgibt? Man kann es nicht an 2 Händen abzählen. Mit was hat er denn angeblich mit diesem Geld gemacht? Das Geld wurde angelegt, fest angelegt. Hast du da mal irgendwelche Unterlagen, Papiere gesehen? Gar nichts. Also Lug und Trug, würde ich sagen. Ne? Gut, er sagt, das Geld wäre im Ausland und würde dort arbeiten. Aber auch da gibt es irgendwelche Belege oder sowas. Ja. Aber wie gesagt, ich habe ihn halt schon mehrmals drauf angesprochen. Ich brauche das Geld und ich meine, klar, man hat ja mehrere Sachen zu bezahlen. Ne? Ich muss dazu sagen, ich arbeite momentan nicht. Und Mensch, Peter, da hast du aber einen fulminanten Fehler gemacht. Ich weiß, ich bin auch schon oft von der Person enttäuscht worden, aber ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Wie kann man so dumm sein? 100.000 Mark? Ja, wie kann man so doof sein? Ja. Das ist richtig, ja. Ja. Und jetzt stehst du da und hast überhaupt nichts in der Hand gegen ihn und kannst wahrscheinlich überhaupt nichts unternehmen dagegen. Nicht. Er könnte es abstreiten, es gibt keine Zeugen. Ja, also gut, Meine Mutter weiß es, ne? Meine Schwester weiß es und er weiß auch, dass die Personen das wissen. Und auch, dass Freundinnen von mir so das wissen, die ich da mit rein, also vertraut habe. Und das weiß er. Und er streitet es eigentlich auch vor den Personen nicht ab, das Geld bekommen zu haben, aber er bejaht es auch nicht. Ne? Hast du ihm schon mal irgendetwas angedroht? Ach, schon oft. Was hast du ihm angedroht? Ich habe so viele Sachen, wo ich gegen ihn eigentlich weiß. Ne? Und aber das, ich meine, es ist so, der Mann, der ist gegen mich auch schon handgreiflich geworden. Aber dann erklär mir doch bitte mal, warum du, wenn du eine solche doch eher zwiegespaltene Vergangenheit mit dem hast, warum du dem das Geld gegeben hast. Warum? Frag mich. Ich kann mir nicht mal erklären, warum ich mit diesem Mann zusammen bin. Es kann mir kein Mensch eine Antwort drauf geben. Freunde, die mich kennen, die ihn kennen, die sagen, wieso? Ich muss also gleich auch dazu sagen, der Mann ist 19 Jahre älter wie ich. Und gutes Alter spielt keine Rolle, ne? Aber so viele Leute fragen mich, wieso, was hat dieser Mensch? Er hat doch eigentlich nichts, er ist ein totaler Egoist, ne? Aber jetzt liegt das Kind im Brunnen. Jetzt liegt es ganz tief im Brunnen. Hast du darüber nachgedacht, mal mit einem Rechtsanwalt darüber zu sprechen? Ja. Das halte ich jetzt, für eine, finde ich eine wichtige, eine richtige Sache. Ja, ja. Der kann das dann von verschiedenen Dingen, von verschiedenen Seiten beleuchten und vielleicht irgendwelche Chancen doch da noch rausfischen aus der ganzen Angelegenheit jetzt. Das war eigentlich auch mal meine Idee, dass ich das, weil ich sage ja, es ist halt auch der Witz, ne, wie der mit mir umspringt, in Anführungszeichen. Ne. Ist er denn an sich, ist er arm oder? Nee. Das heißt, man könnte sich das Geld bei dem auch holen. Ja, logisch, auf jeden Fall. Peter, geh zum Anwalt. Geh schleunigst zum Anwalt. Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass da doch so Zeugen, mehr oder weniger Zeugen sind. Vielleicht kann man da doch was raushauen. Und wenn, wenn du die Hälfte wiederkriegst, wäre schon ganz gut. Eben. Ja. Richtig. Geh zum Anwalt. Ich wünsche dir alles Gute. Und schreib mir mal, wie die Sache ausgegangen ist. Alles klar, wir tun. Alles Gute. Tschüss. Danke, ciao. Simon, 17 Jahre. Ja, hallo? Ja, Simon. Ja, ich bin eigentlich so mehr oder weniger Nachzügler von einem Thema. Nämlich? Erwischt und ertappt. Und zwar habe ich meine Freundin ertappt. In einer nicht so schönen Situation. Und zwar war das folgendermaßen. Ich wollte sie einfach mal besuchen. Und normalerweise ist auch die Tür abgeschlossen und alles verriegelt und so. Aber diesmal stand die Tür auf. Wohnt die Freundin alleine? Ja, eigentlich nicht, sie hat noch zwei Geschwister und eine Mutter. Aber also sie wohnt zu Hause dann noch? Die waren anscheinend nicht da. Und ist halt normalerweise merkwürdig. Ich bin einfach mal reingegangen und sie hat ein Zimmer oben, also ich musste da so Treppen hochgehen. Und dann höre ich dann halt auch schon so komische Geräusche. Ich denke erst, ist was passiert, ist sie gefallen oder so. Also richtig so schreien schon fast. Und dann gehe ich dann halt da so hoch und gehe durch die Tür und sehe dann halt, wie meine 16-jährige Freundin und halt einen 36-jährigen einen bläst. Und obwohl wir halt eine feste Beziehung hatten. Und ich war erstmal total schockiert und Du hast die Tür aufgemacht und hast es gesehen. Ja, ich stand da schockiert. Die haben mich auch erst gar nicht bemerkt. Die waren also sehr da am Gange, will ich mal sagen. Und ich stand da nur so und hab die Augen aufgerissen, war erstmal schockiert, aber es war nichts gesagt oder gemacht. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch verstanden, habe ich erst gedacht oder so. Oder falsch verstanden ist gut, wenn du die Fakten da vor Augen hast. Ja, irgendwann haben sie dich gesehen. Was haben die gemacht? Ja, also er hat mich mehr oder weniger so ein bisschen angegrinst. Kanntest du ihn? Ja, das ist ja genau auch noch ein Problem. Also ich kenne den, der ist mehr oder weniger mein Nachbar. Und wir hatten schon vorher so ein paar Probleme. Das war halt auch so mit Presse und etc. Da habe ich ihn angeklagt wegen Umweltschutz, aber das war eine andere Sache, weil er hat da immer Altöl im Garten abgelassen, das hat mich auch nach einer Weile aufgeregt. Also ein Feind. Ja, eigentlich mehr oder weniger schon. Eigentlich schon der Familie. Also so. Also er hat gegrinst. Und wer hat dann wie was weiter gesagt? Wie ist die Situation, wie hat die sich entwickelt? Also meine Freundin, die kam dann halt, hat erstmal auch geguckt und war erstmal still und hat dann halt so gesagt, ja Simon, beruhig dich doch erstmal, es ist nicht so, wie du denkst. Und ich habe erstmal gebrüllt, einfach nur, was soll das hier? Und habe auch wie eigentlich und ihn auch ziemlich beleidigt und war halt total sauer und total wütend. Ich sagte, wie kannst du das machen? Wir kennen uns doch so lange und schon so gut. Und es lief doch alles fantastisch. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich mir auch die Frage gestellt und so. Und sie hat dann halt gesagt, ja, Simon. Und dann habe ich ja mehr oder weniger immer das Wort abgeschnitten. hab dann mehr oder weniger meine Sachen dann halt da bei ihr zusammen gesucht und hab dann halt noch gebrüllt, so auf Nummer Wiedersehen und bin dann einfach weggegangen. Ja, wie hat sie sich denn zu rechtfertigen versucht? Wie bitte? Wie hat sie sich denn zu rechtfertigen versucht? Sie hat eigentlich, sie wollte eigentlich erstmal so Ruhe schaffen, klar. Sie hat erst gar nicht versucht, irgendwie eine Argumentation anzufangen oder so. Sondern also es ist nicht viel ausgetauscht worden. Es ist nur Schreierei da. Es war halt nur, ich will mal sagen, der visuelle Kontakt mit dieser Situation. Mhm. Dann bist du abgehauen. Was ist dann passiert danach? Ja, dann habe ich erstmal dann halt mit meinen Freunden noch etwas darüber gesprochen. Mhm. Dann halt so, ja, was soll ich jetzt machen? Das geht doch nicht. Und kann man da irgendwie vor Gericht gehen oder so? Also kamen die diversen Ideen, mit einem T-Shirt rumzurennen oder irgendwie sowas. Dann halt oder so. Und irgendwie das dann halt total zu überziehen, aber es hat sich dann halt dahingehend entwickelt, dass wir einfach mit denen darüber gesprochen haben und die haben mir dann halt auch geraten, ja, lass es sein, die hat irgendwie so einen kleinen Schaden oder irgendwie so einen Tick oder irgendwie sowas. Was ist denn jetzt aus der ganzen Sache geworden? Ja. Hast du dich getrennt von der Frau? Ja, ich habe mich getrennt von ihr. Mhm. Wegen dieses Vorfalls? Ja, genau. Mhm. Also ich habe da eigentlich am Anfang weniger Interesse gezeigt. Mhm. Wie lange warst du mit ihr zusammen gewesen? Das war... Ja, wir kannten uns ein halbes Jahr dann. Mhm. Ja, auch noch nicht so ganz lange, ne? Ja. Aber eine herbe Enttäuschung, ne? Ja, es war total in Gange und man hatte gerade erst den ersten Kuss hinter sich. Und hast du denn mal irgendwann rausbekommen, was da war zwischen den beiden? Waren die fester zusammen oder war das eine einmalige Sache? Also, wir haben auch vorher schon darüber gesprochen. Sie hat mir auch schon gesagt, dass sie mehr oder weniger etwas kennt. Mhm. Sie hat das halt das Problem, dass ihr Vater gestorben ist. Mhm. Und dass sie dann halt in diesem Mann mehr oder weniger ihren Vater dann auch sieht. Ja, also dieses Tochter-Vater-Syndrom, könnte man sagen, oder wie das auch heißt. Da muss man nicht gerade das machen, was sie gemacht hat. Ja, das meine ich eigentlich auch. Du hast sie ertappt, du hast sie erwischt. Ja. Und das hat dir die Augen geöffnet, was da abgeht. Eigentlich kannst du ja froh sein, dass du das gesehen hast. Insofern, wer weiß, vielleicht hätte die dich sonst noch vielleicht über Wochen und Monate betrogen und belogen. Kann ja sein, ne? Weiß ja, nicht. Das stimmt eigentlich. Aber wenn ich sie dann halt manchmal noch so sehe, also ich auch vom Freund oder so, dass sie ihn von oben bis unten abküsst oder so, und dass er halt irgendwie mit auf dem Marktplatz bei irgendwelchen Veranstaltungen oder sowas. Dann tut's noch weh. Ja, natürlich, weil irgendwo liebt man sie halt dennoch, weil man hat ja in ihr was gefunden, was man eigentlich sehr gern mag. Dennoch, Simon, ist eine üble Geschichte, versuch sie zu vergessen und guck nicht hin, wenn sie den anderen abknutscht. Es bringt nichts, es regt dich nur unnütz auf und halt Ausschau nach anderen netten Mädels. Alles Gute, tschüss Simon. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Ich grüße herzlich Jacqueline und die ist 26. Ja, hallo. Hallo, Jacqueline. Ich rufe an, ich habe am Freitag Ninas Erlebnis gehört und das hat mich ziemlich schockiert und hat mich daran erinnert, was ich auch durchgemacht habe, also gefühlsmäßig jetzt. Und zwar, ich hatte auch ein schlimmes Erlebnis, wo ich auch gedacht habe, dass ich an dem Tod eines Menschen dran schuld bin, also passiv dran schuld bin. Mhm. Und zwar bin ich aus der Praxis gekommen, ein Patient von uns, der letzte, der ist auf die Straße gegangen und war unachtsam und da kam die Straßenbahn, die war so nicht schnell und er ist davor gelaufen, das war ein älterer Mann und ist umgefallen und ich sah, dass er noch lebte und wollte über die Straße laufen und wollte ihm mal so helfen und habe ein Auto angehalten, also ich habe mich auch verkehrsgefährdend verhalten und habe aber das falsche Auto angehalten und hinter mir, ich drehe mich um, da kommt ein anderer Wagen und ist direkt über den Mann drüber gefahren. Und ich verstehe nicht, das falsche Auto, wie das falsche Auto angehalten? Also das war auf der, wenn von mir aus gesehen, auf der gegenüberliegenden Seite. Und ich hab also das Auto, was von rechts kam, so, angehalten und wollte dann den, also auf die andere Straßenseite zu kommen. Ja, und das ist mir nicht gelungen. Ich habe den Mann, der von rechts kam, praktisch abgelenkt aus, dass er auf die Straße achtet, was vor ihm ist. Und er hat also zu mir geguckt, warum ich auf der Straße rumrenne. Mhm. Und dabei hat er den Mann dann wirklich überfahren. Ja, er hat ihn überfahren, ja. Und also das Extreme war dann, dass also meine Arbeitskollegin dann dazu kam und die sagte zu mir, du, wir sind verpflichtet, erste Hilfe zu leisten, wir müssen gucken, ob der Mann noch lebt. Bist du Ärztin, Arzthelferin? Nee, ich bin Masseurin. Masseurin, mhm. Und jedenfalls habe ich dann unter den Wagen geguckt, ja, und dann habe ich nur gesehen, dass der Mann also direkt mit dem Reifen also über den Kopf des Patienten drüber gefahren war. Also das war schon wirklich heftig. Ja, und ich weiß nicht. Der Mann war sofort tot, vermutlich. also da, wo das mit dem Auto war, war er sofort tot. Mhm. Er hat aber noch gelebt, wo er vor die Straßenbahn gelaufen ist. Das war praktisch wie, wenn ich in eine Wand laufe und abpralle. So, so war das. Jetzt hast du dir die Vorwürfe gemacht, dass du schuld bist an dem Tod dieses Mannes. Ja, das habe ich gemacht, weil ich den anderen Wagen praktisch den Fahrer abgelenkt habe. Ist klar, ja. Auf die derzeitige Situation da achtet. Ja, und wie bist du mit diesen Selbstvorwürfen fertig geworden? Also das war so, der Schock kam erst hinterher bei einer Kollegin. Ich bin nach Hause gefahren, habe die noch nach Hause gebracht und habe da gesessen. Und da kam eigentlich der Zusammenbruch. Mhm. Ich bin da in Tränen ausgebrochen und habe am ganzen Körper gezittert. Dass, wenn ich jetzt das erzähle, tue ich das immer noch, weil das sitzt irgendwie sitzt das drin. Wie lange liegt das zurück jetzt? Das sind vier oder fünf Jahre können das schon sein. Und ja, also ich habe das so verarbeitet durch, ich habe geheult, ich habe bestimmt 14 Tage, 3 Wochen nur darüber geheult und habe gesagt, ich kann damit nicht umgehen, ich kann damit vielleicht sogar nicht leben, obwohl ich es nicht an Selbstmord gedacht habe, auf keinen Fall. Also gab es irgendwann eine Kehrtwende in deinem Denken, dass du verstanden hast oder auch empfunden hast, dass du eigentlich ja nicht schuld bist, dass es nur eine Verkettung von unglücklichen Umständen war? Ja, das ist mir erst dann bewusst geworden, weil mein Mann, der war da und der hat mich festgehalten, hat mich da unterstützt und hat also mir versucht, das einzutrichtern, also mir begreiflich zu machen, dass ich praktisch nicht diejenige bin, die da aktiv jetzt daran schuld ist, dass das passiert ist. Ist es ihm gelungen? Das ist, sagen wir mal so, es ist so weit gelungen, dass ich also nicht mehr da so viel geweint habe drüber. Ich habe ganz einfach, ich bin in die Apotheke gegangen, habe mir Beruhigungstabletten geholt. Wie ist es denn heute? Wie denkst du denn heute darüber? Also, ich denke da so drüber, dass ich eine Teilschuld habe, ich sag das mal so, weil ich den Mann halt von dem, was er, also was er nicht auf die Straße gerichtet hat, abgelenkt habe. Und das war irgendwie, war ein Fehler. Kannst du mit dieser Teilschuld, kannst du damit leben oder bricht das immer wieder hoch und macht dich schon auch sehr fertig noch? Also manchmal macht mich das schon fertig, weil also ich weiß nicht, bin irgendwie in dieser Sache irgendwie, ich komme immer in irgendwelche Unfälle und weiß nicht, also von meinem Gefühl her muss ich halte an und ich helfe, also auch begebe mich auch selber in Gefahr. Ich weiß nicht warum, ich habe immer das Gefühl, ich muss dann helfen, ich kann ihn nicht einfach da liegen lassen. Und ich denke mal auch manches Mal da manchen aus der Patsche wirklich geholfen, also jetzt praktisch, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist, dass sie durcherbrochen oder was weiß ich. Also das war jetzt so ein Feedback noch auf das Gespräch mit der Nina, der etwas Ähnliches passiert ist und die auch sehr große Vorwürfe gemacht hat am Freitag. Man kann lernen, mit diesen Vorwürfen im Laufe der Jahre umzugehen. Hast du denn da so einen Tipp, wie man das lernen kann? Ja, man muss viel reden. Mhm. Also ich habe darüber viel geredet, auch wenn andere das nicht hören wollten, weil das ist ja nun wirklich nichts Schönes oder so. Durch Reden, durch Zuhören und ich bin auch dann mal zum Psychologen gegangen und habe mich mit dem unterhalten darüber. Und diesen einmaligen Besuch, sag ich mal, das hat mir dann immer einen Schritt weiter geholfen. Auf jeden Fall nicht einkapseln, nicht zurückziehen, weil dann wird es immer noch schlimmer und man erstickt im eigenen schlechten Gewissen. Also ich habe auch das so gemacht, ich bin auch, weil die Patienten, waren ja noch andere von der Familie, die bei uns Patienten waren und die sind auf mich zugekommen und ich habe versucht, denen natürlich so wenig wie möglich davon zu erzählen, was tatsächlich war. Aber ich habe mich mit denen unterhalten und das hat mich also alles einen Schritt weitergebracht, auf diese Menschen zuzugehen. Und liebe Jacqueline, ich danke dir für deinen Anruf und danke dir auch für die Mitteilung, deine Erfahrungen. Vielleicht für andere, die im speziellen Fall von Nina, die in ähnlicher Weise betroffen sind. Vielen Dank und alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Achim ist 47. Ja, Achim aus Halberstadt meldet sich. Ja. Hallo Jürgen. Hallo. Ja, ich habe deine Sendung also so oft gesehen und heute Abend bin ich endlich mal durchgekommen. Gut. Jürgen, ich habe ein Problem. Und zwar, das Problem liegt darin, dass ich in einen Jungen verliebt war. Das heißt, ich bin immer noch verliebt. Bist du denn schwul? Bi. Ist das denn jetzt zum ersten Mal ein Gefühl dieser Art? Oder gibt es das schon immer? Nein. Dieses Gefühl habe ich eigentlich schon immer. Ja. Was heißt denn Jungen? Ja, Jungen, also in der Zwischenzeit ist er 18 geworden. Mhm. Na Gott sei Dank. Ja. Sonst hätten wir ja nur wirklich Probleme. Ja, naja, nur gut. Ich habe ihn mit 16, habe ihn kennengelernt und habe sehr schöne Stunden, muss ich dazu sagen. Ich sag das jetzt mal in aller Öffentlichkeit, sehr schöne Stunden verbracht. Mhm. Habt ihr auch miteinander geschlafen? Ja. Ja. Mhm. Ja. Wie ist denn der Stand der Dinge im Moment zwischen euch beiden? Der Stand der Dinge im Moment ist so, dass er mich vor den Staatsanwalt gebracht hat wegen Missbrauchs. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, ja. Natürlich. Ich warte, dass du weitererzählst, ja. Der Missbrauch deutete darauf hin, dass ich ihn also sexuell hätte missbraucht. Wir haben also ganz normal miteinander geschlafen, das heißt also weder anal noch oral Verkehr, sondern wie gesagt, so war's. Wie alt war er denn, als ihr euch kennengelernt habt? 16. 16 Jahre. Wie und wo hast du ihn kennengelernt? Ich habe ihn bei einem sehr guten Freund, den ich 25 Jahre als meinen besten Freund hatte, eigentlich kennengelernt. Mhm. Und das hat sich aber hinterher herausgestellt, dass er also doch mehr eifersüchtig war als und zusammenbringen wollte. Gut, dann ist das eine ganze Weile gut gegangen zwischen euch beiden, zwischen diesem sehr viel jüngeren Mann und dir. Ja. Und wieso kam es denn, wie erklärst du dir das dann, dass es dann umgeschlagen ist und er dich angezeigt hat? Das kann ich dir erklären. Der 60-jährige Freund, was ja ein guter Freund sein sollte eigentlich, hat versucht, den Bengel an sich ranzuziehen. Hat es auch geschafft. Richtig geschafft. Und der hat ihn dann aufgehetzt oder was? So nach deine These. Richtig gehend aufgehetzt. Hat ihn dann dazu gebracht, eine Anzeige zu machen wegen sexuellen Missbrauchs. Er hatte auch die Anzeige durch. Ich wurde abgeholt, richtig von der Polizei aus meiner Wohnung. Meine Familie war da und ich wurde also von meiner Familie getrennt. Du bist also verheiratet? Ja, ja, ja. Ich habe eine 19-jährige Tochter. Ja, ja, und wurde von meiner Familie getrennt und das Schlimmste dabei ist, ich war also 5 Stunden so richtig hinter Gitter und wie ist der Hass ist da. Der Hass ist einfach da. Wie ist denn der Ermittlungsstand im Moment? Der Ermittlungsstand, es gibt keinen. Es gibt keinen. Also weder mein Rechtsanwalt kriegt noch was raus, noch irgendjemand anderes. Also es ist also erstmal plus minus null. Jetzt ist dieser Junge am Samstag 18 geworden. Mhm. Ich habe ihm eine Karte geschickt mit 100 Mark und die ist gar nicht angekommen. Angeblich. Jetzt wohnt er allerdings nicht mehr zu Hause, sondern bei diesem 60-jährigen Freund. Mhm. So, jetzt stellt sich natürlich mir direkt die Frage, warum schickst du diesem Jungen noch 100 Mark? Weil ich ihn liebe. Mhm. Das willst du zeigen mit 100 Mark? Ist auch ein bisschen... Nein, nein, nein. Es ging nicht um die 100 Mark. Es ging schlicht und einfach darum, dass ich irgendeinen Beweis bringen will, dass er falsch gehandelt hat. Indem du ihm 100 Mark schenkst, verstehe ich nicht. Er hat früher so viel von mir gekriegt. Und woher weißt du, dass diese 100 Mark nicht angekommen sind? Weil ich heute Morgen telefoniert habe mit meinem besten Freund, angeblichem besten Freund, und es ist weder eine Karte noch ein Brief angekommen. Jetzt frage ich dich, ist die Karte verschwunden? Also ich arbeite nicht Tag und Nacht bei der Post. Ich kann dir darüber keine Auskunft geben. Was kann ich jetzt machen? Könnte ich jetzt zur Post gehen? Könnte sagen, also passen Sie mal auf, ich habe da und da. Ach, Achim, finde ich völlig unwichtig, ob diese 100 Mark nun angekommen sind oder nicht angekommen sind. Wichtiger ist letztendlich dein Verhalten diesem jungen Mann gegenüber. Ja. Und wenn da solche Dinge vorgefallen sind oder dubiosen Dinge vorgefallen sind, wer nun immer auch recht hat, zieh dich doch aus dieser ganzen Sache zurück, Mensch. Ich kann's nicht. Ich liebe ihn. Aber er scheint dich offensichtlich ja nicht zu lieben. Nee, kann er auch nicht. Er hat also in seinem Protokoll bei dieser Vernehmung angegeben, er hat noch 12 Männer neben mir. Er ist aber kein Stricher. Er hat 12 Männer neben dir, er ist kein Stricher. Nein, er ist kein Stricher. Nee, ich glaube das ja. Aber er ist kein Taschengeld von zu Hause, er muss sich das also so verdienen. Ach, ihm klingt alles ziemlich komisch und merkwürdig und mies. Kann es nicht auch sein, dass du dich da sehr reingesteigert hast? Habe ich. Hast du, ne? Ich war bei einer, nur aufgrund der paar Detailinformationen, die du mir jetzt erzählt hast, kann ich dir jetzt schon fast sagen, hat eh keine Perspektive nach all diesen Vergangenheitsgeschichten. Du bist ein erwachsener, erfahrener Mann von 47 Jahren, du bist Familienvater. Ja, hast du nicht genug Power, Disziplin, Selbstdisziplin zu sagen, ich mache Strich drunter? In dieser Beziehung habe ich keine. Ist aber ein schwaches Bild. Ich zittere, wenn ich ihn sehe. Ich meine, solche Erfahrungen haben wir alle gemacht. Und alle sind irgendwann mal durch diese Hölle gegangen. Mhm. Und die einzige Rettung ist wirklich irgendwann, die Schnauze zu halten und zurückzugehen. Ja, ich glaube es ja, aber weißt du, wie das ist, wenn du ihn siehst? Ja, kenne ich alles sowas, klar. Aber es bringt überhaupt nichts, sich immer noch weiter da hineinfallen zu lassen in diese Gefühlswelten. Du machst so mehr kaputt, als du da erreichen kannst. Sollte da noch ein Hauch von Interesse bestehen von Seiten des Jungen, wird er sich von sich aus schon melden. Er hat sich heute Nachmittag gemeldet. Aufgrund der 100 Mark. Die nicht angekommen sind. Ja, danach gehen will. Achim, wirklich so aus der Intuition heraus, geh auf Distanz. Und wenn es jetzt auch im Moment nicht klappt, du sagst mir, ich kann es nicht, ist es vielleicht ganz gut, wenn dir jetzt auch nochmal einer, sprich ich, von ganz außen stehend, das nochmal so gesagt hat. Jürgen, lass es einfach mal sacken. Ja, Jürgen, finde ich ganz stark. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss, Achim. Alles Tschüss. Klar. Ciao. 1.36 Uhr, 13 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Live, Radio 1 Live, hier ist das WDR Fernsehen, hier ist Domian mit einem offenen Talkradio heute Nacht. Das heißt, ihr könnt hier bei mir anrufen und euch mit mir unterhalten, über welches Thema auch immer. Meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer lautet 0180 5678 110 und die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns natürlich auch erreichen könnt, die lautet 1live@wdr.de 1live@wdr.de. Nächster Anrufer ist Thomas, 23 Jahre alt. Thomas. Ja, hallo Jürgen. Hi. Schönen guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Und direkt eine kleine Kritik. Na, leg los. Also, du hast vergessen, den Jungen zu benachrichtigen mit dem Radiowecker. Gut aufgepasst. Du hast gut aufgepasst. Wegen der Beste, ne? Sehr tief, sehr schlecht gelaufen jetzt. Ich hoffe, scheiße gelaufen. Ja, so fängt die Woche schon wieder schlecht an. Okay, die habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, die Kritik. Es geht weiter. Also, mein Thema ist das aktuelle Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Ja. Was denkst du zu dem Wahlergebnis? Also, ich sage einfach, dumm gelaufen. Für wen? Für die, sagen wir mal, für die CDU. SPD, FDP, Grüne und so. Also ich denke mal, das mit der DVU musste nicht sein. Da haben die schon, konnte man ja schon vor 3 Jahren absehen oder vor längeren Zeiträumen, dass das so laufen muss. Hat ja keinen Mensch so im Ernst gesehen, ne? Noch vor kurzem hat man gesagt, naja, vielleicht so kommen sie über die 5%-Hürde, aber dass es so fulminant sein würde, hat ja nur keiner geahnt. Also wenn ich ehrlich bin, ich muss sagen, also ich komme aus Berlin und wohne jetzt woanders halt, kleinerem Städtchen. Und wenn ich jetzt zurückfahre nach Berlin, also ich komme aus Berlin, und ich treffe dann Leute, die ich von früher kenne, also zu 95% sind die alles in die rechte Szene gerutscht. Und von von daher ist das gleich abzusehen, wenn die Leute sich mal vor Ort informieren würden. Also das heißt, du kannst verstehen, dass die Leute DVU gewählt haben? Ich kann es nicht verstehen. Du kannst es nicht verstehen? Ich kann es nicht verstehen, dass die anderen Parteien nichts dagegen tun. Also, dass sie ihr Wahlprogramm nicht ändern oder überhaupt ihre... Was meinst du denn, was die anderen Parteien tun müssten, um den Rechten das Wasser abzugraben? Also, ich würde sagen, also ein Punkt auf alle Fälle, die sollten den Leuten schon vermitteln, dass sie für die da sind. Weil mittlerweile ist das irgendwo... Also für mich stellt es ja manchmal so dar, als würden wir von vorne bis hinten verarscht, weil zuerst kommen die an und sagen zum Beispiel, so und so wird das nicht gemacht. Dann kommt irgendeine andere Sache, die wird dazwischen geschoben, wird in den Schnur geputscht und wenn dann danach das wieder weg ist, dann heißt das auf einmal, die Sache ist gemacht worden. Nehmen wir an, du wärst Sachsen-Anhaltiner, ne? So sagt man das, glaube ich. Was hättest du denn gewählt? Also... Ja, ich sag mal, ich wäre nicht zur Wahl gegangen, ehrlich gesagt. Nicht zur Wahl gegangen? Im Moment bin ich... Das ist natürlich ganz übel. Das ist natürlich das Allerübelste, was man machen kann. Ja, das war noch schlimmer als PDS oder DVU wählen. Ich wäre hingegangen und hätte vielleicht ungültig gewählt. Das wäre aber ich hätte keiner Partei meine Stimme gegeben. Ich meine, das ist natürlich das Undemokratischste, was man überhaupt machen kann. Ne? Einfach alles irgendwie so gehen zu lassen und dann noch zu nörgeln. Was heißt nörgeln? Also, ja, du nörgelst ja. Ja, stimmt schon. Du übst Kritik. Ja, also... Und kriegst den Hintern nicht hoch? Kann doch sein, dass mich das kalt erwischt hat. Also, sag mal, wenn ich mir jetzt recht überlegen würde, jetzt im Moment würde ich nicht gewählt haben, aber wenn ich jetzt, sag mal, eine Wahl hier hätte, in Nordrhein-Westfalen, würde ich schon, denke ich mal, würde ich mir schon eine Zeit lang vorher Gedanken drüber machen. Findest du das denn schlimm für das Land, dass jetzt die DVU so stark geworden ist, also für das Land Sachsen-Anhalt? Also, sehr schlimm finde ich das eigentlich, weil das ist irgendwie so ein Trendsetter jetzt, denke ich mal. Wenn jetzt weitere Wahlen kommen im Osten, praktisch, dann wird das wahrscheinlich in anderen Ländern genauso laufen. Obwohl das natürlich auch wirklich ein Warnsignal ist, auch wie du es gerade schon gesagt hast, an die etablierten Parteien. Und letztendlich kann ich diese ganze Aufregung gar nicht so verstehen. So ist nun bei Demokratie, dass eben auch Rechte gewählt werden können. Wir haben es ja nun in Ostdeutschland an der Tagesordnung, dass auch die Kommunisten gewählt werden und satt gewählt werden, ne, mit 20% oder noch mehr. Ja, das ist schon okay. Aber schlimm ist eben, dass eben diese Ränder so stark sind im Moment und da müssen sich die Großen, sprich die SPD und die CDU, mal ein bisschen noch mehr in den Hintern treten als bisher. Ja, Demokratie ist in Ordnung. Bloß das Problem finde ich eigentlich dann auch, dass die DVU genau angesetzt haben, wo die Parteien eigentlich die anderen Parteien ansetzen hätten sollen, für die Jugendlichen. Was sollten denn deiner Auffassung nach die etablierten Parteien für die Jugendlichen tun? Ja, also erstmal nicht mal streichen. Also ich kriege das hier so mit, so, weil ich auch ein bisschen, also mehrere Leute so kenne und dann kriegt man so einige Sachen mit. Also die streichen, wo sie nur können, meistens bei den Jugendlichen halt schon, fangen die an. Also beste Beispiel ist, sagen wir mal, so ein Jugendtreff, die machen praktisch abends um 8 zu und dann werden die in die Mitte gestrichen, dann sitzt da bloß nur einer rum, so ein Betreuer oder so. Und der hat da sowieso nichts mehr zu sagen, also ist dann praktisch schon in der Hand von den Jugendlichen das Ding. Also A und O, deiner Auffassung nach, oder so Essenz deines Anrufes, dass sich die Parteien mehr um die Leute kümmern sollten, dass sie die Leute ernst nehmen sollten und ganz nah an den Menschen handeln sollten. Ja, genau. Ne, so, wenn man das vielleicht so allgemein ausdrückt. Ja. Weil danke. Die haben völlig den Kontakt zum Menschen überhaupt verloren. Die und, da und das greifen eben genau die Rechten und die Linken auf und nutzen das für ihre undemokratische Ideologie aus. Okay. Danke für den Anruf, Thomas. Ja. Alles Gute und geh wählen das nächste Mal. Ja, okay. Danke. Tschüss. Ciao. Markus, 26. Ja, hallo Domian. Hallo Markus. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Domian, ich habe ein Problem. Na, erzähl. Und zwar... Ich lebe seit 8 Jahren in einer Beziehung mit meiner Freundin, auch ganz glücklich. Wir haben auch schon eine Tochter zusammen, die ist 3,5 Jahre. Und ich wollte mehr oder weniger deine Sendung missbrauchen oder dich missbrauchen, wie auch immer du das sehen willst. Und zwar hat meine Verlobte, meine Freundin mich gefragt, ob ich sie heiraten möchte. Und am Anfang habe ich überlegt, aus finanziellen Gründen und so weiter. Ich weiß definitiv, dass sie heute Abend deine Sendung auch guckt. Aha. Und wollte einfach nur deinen Weg oder den Weg beschreiten, um zu sagen, dass ich sie ganz doll liebe, dass wir schon durch dick und dünn gegangen sind und ich hoffe, dass wir noch die nächsten 20, 30, 40 Jahre durch dick und dünn gehen und dass ich sie gerne heiraten möchte. Und mehr wollte ich eigentlich nicht. Wie heißt Tut mir leid, ich habe kein Problem. Nein, das ist doch wunderbar. Ich freue mich ja auch über solche Sachen immer. Wie heißt sie denn? Marion heißt sie. Marion. Ja. Marion sitzt jetzt irgendwo vor dem Fernseher oder vor dem Radio. Vom Fernseher, ja. Und hat wahrscheinlich so einen Herzrasen jetzt bekommen, dass ihr alter Freund und Geliebter, oder wie man es immer nennen mag, Markus, ihr so tolle Sachen sagt. Ja. Und das heißt, du bist mit der Heirat einverstanden? Auf jeden Fall. Und wann soll es denn, habt ihr auch schon so konkret darüber gesprochen, wann es dann passieren soll? Nein, wir haben also konkret noch nicht darüber gesprochen. Mhm. Wir wissen nur, dass wir es tun wollen, oder vielmehr jetzt weiß sie es auch. Ja. Aber wir haben noch keinen konkreten Termin. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich in Anführungsstrichen über die Bühne geht. Und ich bin einfach nur jetzt selber aufgeregt. Marion, du hast die Telefonnummer von Markus. Davon gehe ich mal aus. Domian. Ja? Sie hat nicht nur die Telefonnummer, sie ist, davon weiß sie nur nicht, weil ich sitze ein Stockwerk höher im Moment. Aha. Sie weiß gar nicht, dass ich dich angerufen habe. Aha. Sie denkt, ich gucke einen Spielfilm auf einem anderen Programm. Aha. Sie sitzt unten und hört dich und ist in 5 Minuten, wenn sie möchte, oder in 2 Minuten bei mir. In einer Minute wahrscheinlich. Dann will ich euch jetzt länger nicht aufhalten. Marion stürzt jetzt wahrscheinlich runter. Ich wünsche euch und für euer Leben alles Gute. Ja, danke Markus dir. Und Marion, alles Gute. Und viel Glück noch. Bitte. Ja, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Ein Heiratsantrag. Über Domian. Wäre nicht der erste, der auch funktioniert. Katja, 23. Hallo Domian. Hallo Katja. Ja, und zwar geht's bei mir um Folgendes. Ich bin im Rotlichtmilieu tätig und habe eine Tochter, die ist 2 geworden. Mhm. Und der Vater von ihr ist ein Polizist. Ein Polizist? Genau. Was machst du denn im Rotlichtmilieu? Bist du Hure? Ja. Ja. Und den habe ich kennengelernt, im Puff, so gesagt. Mhm. Und ja, der ist Streife gefahren und überhaupt, und als ich den da kennengelernt habe, sind wir uns näher gekommen. Mhm. Und sind dann mal zwischendurch auf die Wache gefahren. Mhm. Ja, und dann ist es passiert, dann bin ich schwanger geworden. Aber ich hoffe, dass das Kind nicht auf der Wache gezeugt worden ist. Doch. Wie bitte? Doch. Erzähl uns bitte, wie es zu diesem Umstand kam. Also dein Freund hat dich damals in seiner Funktion als Polizist mit auf die Wache genommen. Ja, genau, da bin ich immer hingefahren. Ja, und dann? Ja, und dann Habt ihr es auf der Wache getrieben? Ganz genau. Aber da sind doch immer andere Polizisten auch. Ja, wir sind dann hoch im Büro gegangen, das hat dann keiner mitgekriegt. Wie kam es denn dazu? War das so, hast du versucht, ihn deshalb dir gefügig zu machen, oder war da schon Liebe im Spiel? Nee, da war schon Liebe im Spiel. Mhm. Nur das Doofe war, ich wusste nicht, dass er schon seit 14 Jahren verheiratet war. Mhm. Und die Frau von ihm kann wohl auch keine Kinder kriegen oder sonstiges. Kam alles hinterher erst raus. Mhm. Ne? Ja, und dann, als ich Ende sechsten Monat schwanger war, hat mir der Arzt das dann gesagt. Mhm. Ich hatte ganz normal jeden Monat Regelblutung. Ja, und dann die überraschende Antwort, ne? Zu den Umständen. Ja, und jetzt ist das Kind da. Das ist schon 2 Jahre da. Ja. Genau, ist ein Mädchen. Und Vater weiß das nicht. Ach, der weiß das gar nicht? Nein, der weiß das nicht. Der hat gedacht, ich würde das Kind abtreiben in Holland. Ach so, du hast ihm aber schon erzählt, dass du schwanger warst damals. Ja, klar. Und der hatte dann damals gesagt, ich bringe mich um, wenn das meine Frau erfährt. Ja, dann erfuhr ich ja erst, dass er verheiratet war, obwohl ich schon ein Jahr mit ihm zusammen war. Warst du da sehr enttäuscht? Ja, natürlich. Mhm. Ne? Ja, doch, ziemlich. Klar. Du hattest ja auch eine Zukunft erhofft mit ihm. Genau. Mhm. Ist der Kontakt dann abgebrochen worden? Ich habe heute noch Kontakt zu ihm. Also ich habe seine Handynummer. Mhm. Die hat er komischerweise auch danach nicht mehr geändert. Mhm. Und seitdem habe ich halt noch Kontakt zu ihm. Du hast das Kind dann damals bekommen, du hast es nicht abgetrieben. Ja, genau. Hattest aber während dieser Zeit, also den letzten Monaten der Schwangerschaft, mit ihm keinen Kontakt, sodass er das sehen konnte? Nee. Das nicht? Mhm. Nee. Ich habe ihm gesagt, ich fahre nach Holland und lasse das Kind abtreiben. Und er hatte mir halt vorgeschlagen, dass er das auch bezahlen würde. Warum hast du ihm denn, warum hast du ihn eigentlich belogen? Du hättest sagen können, ich will aber das Kind haben. Ja, das wäre ja nicht gegangen. Dann hätte ich das irgendwo, das ging halt mit dem Jugendamt alles nicht. Das wollte der nicht, weil er, wie gesagt, seit 14 Jahren verheiratet war. Ja, was hast du jetzt beim Jugendamt gesagt? Ja, dass ich nicht weiß, wer der Vater ist. Mhm. Gut, das hättest du ihm ja auch sagen können, dass du das so dann verkaufst. Bitte? Das hättest du ihm ja auch so sagen können, dass du das dann beim Jugendamt so sagst. Ja, aber ich meine, so auf Dauer ist das auch, irgendwann wird das Kind älter und die fragt dann ja auch mal, wer ist denn der Papa oder so. So, Die letzten zwei Jahre, wie oft hast du mit ihm Kontakt gehabt? Ja, das letzte Mal vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen. Schlaft ihr dann auch noch miteinander? Nein, wir telefonieren nur miteinander. Mhm. Also du hast ihn gar nicht mehr gesehen seitdem? Seit damals? Nee, seitdem nicht mehr. Ich bin dann da weggegangen, weil ich ja auch eine Abtreibung haben wollte in Holland. Mhm. Bin auch hingefahren, aber ich konnte dann nicht mehr abtreiben, weil das darf man in Holland auch gesetzlich nur bis zum 5. Monat, wurde mir gesagt. Bist du heute froh, dass du das Kind hast? Ja, sehr froh. Du liebst das Kind? Ich liebe meine Tochter, ja. Und du kriegst das auch unter einen Hut, deinen Job als Hure und die Erziehung des Kindes? Ja, die ist dann tagsüber bei meinen Eltern. Mhm. Wissen deine Eltern, was du arbeitest? Ja, das wissen wir. Das ist also kein Problem dann? Nein. Mhm. Und ich bin ja auch Türkin, das ist ja meistens dann auch ein Problem. Mhm. Du hast jetzt hier bei mir angerufen, warum eigentlich? Ja, weil ich dachte, ich habe mehr die Hoffnung, da sind vielleicht Leute irgendwo, die in derselben Situation sind, dass die vielleicht, ich gucke ja deine Sendung jede Nacht. Mhm. Und dann kriege ich auch mal mit, wenn andere Themen sind, dass andere Leute anrufen und sich zu den Themen äußern. Mhm. Und dann habe ich halt die Hoffnung, dass da vielleicht eine Frau anruft oder mehrere Frauen, die mit der Situation umzugehen wissen, weil da leide ich sehr drunter. Also die ebenfalls ein Kind haben und den Kontakt zu dem Vater abgebrochen haben und der Vater gar nicht weiß, dass das Kind da ist. So genau, meinst du das? Dass ich vielleicht mit den Frauen auch irgendwie Kontakt bekommen kann. Mhm. Was findest du denn am belastendsten an dieser Situation jetzt für dich? Ja, das Belastendste ist natürlich, das Kind hat eine absolute Ähnlichkeit. Mhm. Und mit dem Mann, mit dem Vater? Genau. Mhm. Und da ich ja auch sehr oft mit ihm telefoniere, ist schon schwierig alles, ne? Nun könntest du doch eigentlich jetzt irgendwann ihm am Telefon sagen, pass mal auf, ich habe das Kind damals doch nicht abgetrieben. Du hast eine Tochter, die ist 2 Jahre alt, die heißt so und so. Konfrontiere ihn doch damit. Ja, ich weiß, ich habe da wahnsinnige Angst vor, weil der ist unheimlich labil, sag ich mal so. Und der hat mir ja damals schon gesagt, er würde sich erschießen, wenn das Kind zur Welt käme. Ja, und halt Grund der Frau, ne? Mhm, mh. Die Frau von ihm selber konnte ja auch noch nie Kinder kriegen. Mhm. Er ist nach wie vor mit der Frau verheiratet? Ja, die sind zusammen. Mhm. Mhm. Aber genau über diese Sachen würdest du dich gerne mit anderen betroffenen Frauen unterhalten, wie die da vorgehen und wie die das alles so gemeistert haben oder wie die sich fühlen dabei. Genau. Ja? Katja, okay, mal sehen. Also vielleicht meldet sich ja jemand bei uns, der in ähnlicher Lage ist wie du. Mhm. Dann hoffen wir das mal gemeinsam. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke, du. Tschüss, Katja. Tschüss. Ciao. Ich grüße herzlich Marion. Marion ist 23 Jahre alt. Ja, hallo, Jörn. Hallo, Marion. Na? Dein Thema. Ja, meine Freundin und ich, wir haben ein Problem. Mhm. Wir interessieren uns für 2 Jungs. Mhm. Und wissen aber nicht, ob die es mit uns ernst meinen. So. Ihr interessiert euch für 2 Jungs. Interessieren die sich denn ein bisschen für euch auch? Oder guckt ihr die nur aus der Ferne an und denkt, sind das 2 scharfe Nein, Männer? Die interessieren sich ja auch für uns, aber wir sind ein bisschen misstrauisch. Ja? Worauf begründet sich das Misstrauen denn? Wir so auf das Vertrauen irgendwie, weil wir haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern. Mhm. Und haben irgendwie Angst, wieder enttäuscht zu werden. Das kann man verstehen. Wie nah ist denn der Kontakt schon? Habt ihr gemeinsam schon mal was unternommen oder läuft das nur so über die Anguckebene? Nein, wir, also für den Jungen, für den ich mich interessiere, den kenne ich schon seit 13 Jahren. Mhm. Seit 13 Jahren? Ja. Hey, eine Jugendbekanntschaft. Ja. Kinderbekanntschaft. Ja, wir waren auf derselben Schule und so. Und ich habe mich immer erst gewundert, warum der immer dasselbe genommen hat wie ich in der Schule. Mhm. Dieselben Fächer, meinst du? Weil er mit dir zusammen sein wollte. Ja, das habe ich aber erst am Anfang nicht verstanden. Ja. So, und dann am Freitag haben wir uns in der Diskothek wieder gesehen. Mhm. Ja, und dann hat er mich geküsst und so. Und ja, ich weiß nicht, ob er es ernst meint. Ja. Ich weiß es natürlich auch nicht genau, ob er das ernst meint. Aber wenn der seit 13 Jahren die gleichen Fächer nimmt wie du, würde ich mal fast so vermuten, dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit mit im Spiel ist. Du bist da ein bisschen sehr vorsichtig, ne? Und zögerlich. Ja, bin ich auch. Lass es doch mal ein bisschen auf dich, lass es doch mal ein bisschen kommen, Marion. Und riskier es mal. Und wenn es eine Enttäuschung wird, Gott ja, was uns nicht umbringt, macht uns stark. es gibt immer wieder irgendwelche Enttäuschungen. Und das musst du deiner Freundin auch sagen. Mhm. Ne? Ihr seid aber zwei Herzchen. Was ist denn mit der Freundin und dem Jungen? Wie ist da der Kontakt bisher gelaufen? So, die haben sich am Freitag kennengelernt. Mhm. Durch meinen frühen Schulkamerad, kann man sagen. Ja. Und er hat sie auch geküsst und so und hat auch zu ihr gesagt, dass er es ernst meint, aber sie glaubt es nicht. Also Marion, ihr müsst ja nicht gleich die Jungs heiraten oder euch gar mit denen verloben. Trefft euch doch mal ab und zu mit denen, lasst das mal ein bisschen wachsen miteinander und dann kannst du das ja abfühlen auch, wie die drauf sind. Ne? Du musst es ja nicht von heute auf morgen entscheiden. Öffne die ganze Sache mal und gebt dieser Liebe eine Chance. Seht euch oft und macht halt was zusammen. Dann kannst du das ja auch so ein Gefühl für die entwickeln. Mhm. Ja, alles ja, Gute. Danke. Schönen Gruß an die Freundin. Ja, danke. Tschüss. Ingo, 28. Ja, hi, Domian. Ingo. Ja, erstmal finde ich gut deine Sendung. Danke. Und mein Thema ist, ich würde gerne mal im Dschungel, und zwar mal so für 3-4 Wochen so mal so ein, nur mal so auch mal leben da, wie es rumkreucht und fleucht, Essen und Würmer so ein bisschen und Spinnen und alles mögliche. Das nützt so ein bisschen Tarzan spielen. Ja, genau. Wo ist Jane? Kämen die mit? Bitte? Wo ist Jane? Kämen die mit? Nee, ohne Jane. Ganz Ingo, alleine mal. Du aber obwohl alleine mit diesem Rüdiger, ich weiß es nicht. Ach, diesem Abenteurer. Ja, genau. Schalte mal bitte deinen Ton ganz runter vom Radio, vom Fernseher. Ja, sonst haben wir immer so einen Teil am Rücken. So. Was zieht dich denn so sehr in den Dschungel? Das ist so, ich hab, ja, wenn ich so mal so im Sommer, wenn ich jetzt mit so Kollegen so mal so ein bisschen schwimmen gehe, da wenn da mal hier so eine kleine Grashüpfer oder sowas, dann schnappe ich mir mal so ein Teil und weg ist er verschwunden. Die esse ich so. Du isst dann einfach Grashüpfer? Ja. Wie schmecken denn Grashüpfer? Ja, was ich hab, finde ich, die haben jetzt so ein bisschen nussigen Geschmack so. Ja, also gar nicht mal so schlecht? Nee, gar nicht. Mhm. Also ich ekle mich überhaupt nicht davor. Welche Insektenerfahrungen hast du denn sonst noch? Welche Insekten isst du sonst noch so? Ja, Fliegen. Mhm. Ja, diese Langbeinerspinnen oder sowas. Achso, du gehst dann ab und zu schon mal bei euch in den Keller, wo die Spinnen so sind und ziehst ja so 3-4 Spinnen rein. Nee, also nicht jedes, also nicht irgendwie diese Kreuzspinnen und sowas, nee, sowas, um Gottes Willen. Sowas. Nein, aber so normale kleine Hausspinnen. Ja, irgendwie so, ja, die sind fassig. Wie ist es denn so mit so richtig schönen, ekelhaften Käfern? So schwarze mit Panzer und sowas. Ja, die nimmst ich du? Hab mal gehört, man könnte Küchenschaben könnte man essen. Ja, das sollte dich doch gleich vielleicht animieren, das mal auszuprobieren, oder? Ja. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Dinger giftig sind, ich weiß es nicht. Ich weiß noch, also vielleicht ich habe gehört, also vom Fernsehen ja, dass sie nicht giftig sein sollen, nicht direkt, dass man die auch schon essen kann. Aber Ingo, du brauchst doch eigentlich gar nicht in den Urwald zu fahren. Alles das, was dein Herz begehrt, ist, gibt es hier bei uns in der Umgebung doch auch. Von der Nein, Kuh. Aber ich möchte mal, dass das da so, ich möchte auch mal richtig so mit den Leuten, vielleicht so die da direkt ganz tief in diesem Dschungel leben da, mit denen mal so richtig jetzt praktisch, ja, eine Woche, das klingt ein bisschen blöd, jetzt eine Woche drauf machen. Das eine Woche ist vielleicht ein bisschen kurz. Warum machst du es nicht? Mal richtig so. Warum machst du es nicht, Ingo? Ja, das ist... Ist das jetzt eine Geldfrage? Ich meine, es ist doch teuer, dahin zu fliegen. Ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht, ich meine, da gehört auch einiges dazu. Ich meine, erstmal drumherum, denke ich mir mal, erstmal vielleicht, dass man da mal irgendwie diese Übungen drumherum, ich denke mal mit diesem Rüdiger mal was machen, da bevor man an. Da erstmal richtig ja. reinkommt. Also du bist ein Abenteurer. Ja. In dir ist Abenteurer Blut. Ja. Ne? Und du wärst auch bereit, da sehr viele Strapazen in Kauf zu nehmen. Auf jeden Fall. Und ganz genau. ganz unkonventionell zu leben, eben auch Insekten zu essen und... Ja. Und körperlich bin ich auch fit. Was mit der Bundeswehr? Nein, da brauche ich nicht hin. Brauchst das du nicht ist hin. Nur, das hat aber mit vom körperlich nichts zu tun. Okay, das ist jetzt, ich bin geboren worden mit einer Niere, das hat zwar... Also, ja. Ich lebe aber 100%ig. Also was bleibt mir zu wünschen? Dann wünsche ich dir, dass du bald in den Urwald kommst. Ja, du kannst dich ja hier vielleicht ein bisschen trainieren in unseren Wäldern. Mhm. Und dass du dann auch wirklich gut vorbereitet bist für diese Aktion. Also auf den Geschmack bin ich schon mal gekommen. Ja. Ingo, danke für deinen Anruf. Alles Gute okay. und viel Erfolg. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Und morgen heißt unser Thema, da haben wir eine ganze Themennacht, da ist das Thema, da hab ich mich vergessen. Erzählt mir von Situationen aus euren Leben, wo ihr sagt, da habe ich mich vergessen. Morgen 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Schönen Nacht, bis dahin. Ciao, ciao.